起耳壁子，这 Länder durch den Wald und bin seit schon am Texten. Am Blackberry sind Lines gespeichert von Huren und Mac-Tens. Der elegante Pimp, der nur Markenkleidung trägt und sich mit erhobenem Haupt durch die Straßen bewegt. Ich hab Killerblick wie Terminator, doppelt halb schnell wie Ferrari. Macht die Obama eingekleidet von Armani. Die Goldstein hinterher anscheinend der King ist wieder hier. Ich steig in den Mönchenlager auf den Kühler wie zerstier. Also vorbei an die Kids und mein Blick fickt die Ladies. Und können wir nicht schwängern, Gott sei Dank keine Babys. 150 km/h in der Ortschaft und ich spürt's gerade verleiht auch die Bullshit da. Wir sind schon geschnitzt, denn sie wissen wie sie starten. Bin ich über alle Berge und fick ich Schneewittchen und kill die 7 Zwerge. Yeah. Der Banger wie Farid, fick deine Mami. Danach kriegt die Bitch Geld und gilt für mir einen Twani. Danach Crack verticken, ja der King macht Money und schickt Money dann in die Jeans von Armani. Kingdom, Business mein Player, ich hab Money, hab deine Freundin im Handy gespeichert und da hat er nochmal die Wette verbreitet. Doch heute trage ich T-Shirt, grüß auf mich verwundert an, wenn ich mit Hazel deine T-Shirt. Komm dann auch mit Leuten, wir sind united wie Manchester. Du kriegst Angst und versteckst dich hinter deiner Schwester, doch das bringt dir nichts. Denn während meine Homies dich schlagen, zeig ich deiner Schwester beim Fick stabiles Eigenlagen. Hey, der King ist zurück, arroganter denn je. 3 Tage wach, zugedrückt, hau doch schnell. Bang der die Bitches, denn ihr macht es nicht. Ihr seid das spaßige Mann. Nicht als Bösewicht. Wir bringen euch die Reime, arroganter denn je. Der Weihnachtsmann kommt bald. Der Bänder haben voll mit Schrägen. Locker Flow, ich bin dich elegant und bequem. Bin so riesig gefreulich, setze ganz drauf und geh. Erster Mal sag ich da gleich im Voraus. Beim Rappen und so bin ich da immer ans Voraus. Überzeugte denn nie, arrogante denn nie. Du würdest wohl gerne meinen Handel verstehen und meine Hand auch nehmen. Doch ich weise dich ab, du würdest wohl gerne den Rap-Handel verstehen. Die Wunderbose machte dich fertig, war du bist fertig. Soll bin fertig, jetzt mal ist ehrlich, warum rehrst du? Ich schätze deine Uhren, oh, dass dich's verherrst, Bitch. Ha, ich schätze deine Uhr, oh, du sagst nur Herz, Bitch. Hab ich mich verherrt, Bitch, mit irgendwas verkehrt, Bitch. Jetzt hab ich dich halt erwischt, ja, geschwind. Ich mach die Call, bin am Anfang meiner ganz gescheiter. Ich nur die aus, weil ich Gas gehört, ja. Scheiße dein Rap, scheiß auf deine Sexe, scheiße deine Beats, ja, schon ganze Bird, ja. Diese Bitch ist ein Schwamm, der Bauer. Und wir passen zusammen wie ein Schwanz in den Mund. Bin schon wieder obszön, wieder provokant. Alle sagen, ich sei krank, für mich ganz gesund. Wieder mal allein, wieder mal ein Text, wieder mal allein, wieder mal ein Test. Von meiner Hot Girls, ich schau sie da und denk mal, was ist da falsch, dass ihr alle reden wegen mir nicht los mich heut. Fühl mich wieder rein, als neue bringe ich Sachen. Kung vom Kamin und du eine Krochen. Du deppert das Arsch, steht, hast kein Leben. Du bringst mir nur mit deinen Lines zum Loch. Der King ist zurück, arroganter denn je. 3 Tage wach, zugedröhnt, hau doch schnell. Bangt er die Bitches, denn ihr macht es nicht. Ihr seid das schwarze Geboren. Nicht als Bösewicht. Wir bringen euch die Reime, arroganter denn je. Der Weihnachtsmann kommt bald. Der Bänder haben voll mit Schrägen. Locker Flow, ich bitte dich, elegant und bequem. Bin so riesig gefreulich, setze ganz drauf und geh.